Ich meine, haben wir vergessen, dass es Schröder war, der Agenda 2010 ins Leben gebracht hat und quasi womit die ganze Misere angefangen hat? Hi zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leonid. Und unser heutiges Thema ist Martin Schulz und seine ersten Schritte als Kanzlerkandidat. Martin Schulz war diesen Sonntag, also am 29.01.2017, bei Anne Will und hat ein bisschen die Werbetrommel für sich selbst gerührt. Er hat SPD und sich selbst sehr stark gelobt. Die Bild zitiert ihn dabei folgendermaßen: Wir haben die Gesellschaft reformiert, vom Mindestlohn bis zur Wohnungsbauförderung. Wir können das alles besser machen, wenn wir die stärkste Kraft im Lande sind. Laut Schulz ist das größte Thema der SPD die soziale Gerechtigkeit. Ob er unter der SPD alle seine Wahlversprechen erfüllen kann, läge jedoch am Koalitionspartner. Sieg selbst hält Schulz für einen definitiv besseren Kandidat. In der Sendung sah er sich schon als Sieger und sagte: Wenn das jede Woche so weitergeht mit dem Prozentzuwachs für ihn und die SPD, mache ich mir keine Sorgen. Vertreter seiner Konkurrenzparteien sahen das Ganze jedoch ein bisschen anders. Beatrix von Storch von der AfD tweetete folgendes zur Sendung von Anne Will. Will will Unterschiede zur CDU von Schulz hören. Der kennt keine. Will springt ein. So gut sie kann. Fox, bitte übernehmen. Das ist wieder so eine Trolling. Totale Trolling-Sache. Damit meinte sie natürlich den Sender Fox News in Amerika, der bekannterweise sehr konservativ und, sagen wir mal, etwas als Wahrheit verzerrend dargestellt wird. Die Partei Linke hat Folgendes getweetet. Schulz enttäuscht. Wer sich für Mittelschicht plus Ärmere einsetzen will, muss sich mit Superreichen anlegen. Dazu schweigt er. Politikberater Frank Strauß hingegen prognostiziert der SPD sogar 30%. Der Bild sagte ja dazu folgendes: Die SPD werde unter den Bedingungen, die jetzt vorliegen, deutlich zulegen. Interessant, was hat er über Hillary Clinton 2016 gesagt? Oder Brexit? Ich habe das Interview kurz reingeguckt und meiner Meinung nach wirkte Schulz definitiv nicht schlecht. Ich glaube, das war für ihn ein bisschen neue Erfahrung, als Kandidat zu agieren und beim großen Fernsehen und weil früher war er so eher so EU-Bürokrat, aber ich hatte ein bisschen gutes Gefühl bei ihm. Ja, es geht. Ich meine, er ist tatsächlich auf sehr viele Themen nicht eingegangen. Er hat sich erstens schon mal als Kanzler-Sieger gesehen oder quasi schon direkt gewonnen und dabei liegt die SPD immer noch weit hinten und ich glaube auf keinen Fall, dass diese 30% erreicht werden. Ja, 30 nicht, aber mit 20 könnte er rechnen. Ja, aber dann haben wir dieselbe Ausgangssituation wie jetzt. Wenn die CDU 30 holt oder 35 und die SPD 20%, bilden sie wieder eine Koalition. Und dann haben wir genau dasselbe, was wir die letzten Jahre hatten. Und es wird sich wieder nichts ändern. Ich meine, Schulz hat selbst zugegeben, dass die ganzen Wahlversprechen nur erfüllt werden können, wenn der Koalitionspartner d'accord ist. Wenn sie nicht die regierende Koalition sind, dann kann man das meist eigentlich vergessen. Das heißt, du glaubst, die Rot-Rot-Grün ist unmöglich? Ja, Rot-Rot-Grün ist genauso möglich, aber ich glaube tatsächlich, wenn die SPD wirklich so viele Punkte holen sollte, ich meine, die SPD wird auf keinen Fall mehr Punkte holen als die CDU. Die SPD verliert Stimmen gerade an die AfD und an die Linken gleichermaßen, was sehr, sehr interessant ist, denn die SPD war eigentlich die Arbeiterpartei. Irgendwann mal. Ja, das ist, glaube ich, das Ding, weil eigentlich sind sie nicht so links. Arbeiterpartei, gibt es jetzt heutzutage überhaupt Arbeiter? Das ist, glaube ich, das Problem von SPD. Ihre Nische ist ein bisschen verschwunden, meiner Meinung nach. Das ist richtig. Ich meine, Merkel ist genauso eine Sozialdemokratin, wie man es von der SPD erwarten würde. Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich meine. Ich glaube, heutzutage gibt es uns schon keine klare Grenze zwischen Rechten und Linken nicht. Naja doch, es ist genau die Verläufe. Die Mitte ist verschwommen. Wir haben also ganz klare Linke ist die Linke, ganz klare Rechte haben wir die AfD oder dann weiter die NPD etc. Jein, aber trotzdem so, weil Angela Merkel könnte man auch als linke Politikerin bezeichnen, weil sie für offene Grenzen ist und gleichzeitig auch für offenes Handeln ist. Das ist das Problem. Heutzutage sind alle ein bisschen gleich. Wo ist SPD? Für welche Arbeiter stehen sie? Die heutigen Arbeiter sind Büroleute, die Leute, die tatsächlich, keine Ahnung, bei Startups arbeiten oder bei Callcentern arbeiten. Da sind ihre Klientel. Also quasi, dass der eigentliche, der typische Arbeiter, der Blue-Collar-Arbeiter, dass der eigentlich immer mehr und mehr verschwindet und mittlerweile und einfach mehr. Die sind alle in Asien. Sie müssen nach China. Ja, Schulz hat ja auch gesagt, so von wegen mit uns, die SPD, wir haben so viel besser gemacht, mit so viel Reform und so weiter. Ich meine, haben wir vergessen, dass es Schröder war, der Agenda 2010 ins Leben gebracht hat und quasi womit die ganze Misere angefangen hat? Genau, das meine ich. Es gibt eine gewisse politische und ökonomische Trend in der Welt und fast alle Politiker gehören dazu. Und es gibt dann Extremen. Es gibt extreme Linken, Kommunisten sozusagen, und es gibt extreme Rechten. Alle anderen, alle Mainstream-Parteien wie SPD oder CDU, die vermischen sich, weil sie immer in diesem Trend sind, in diesem Haupttrend sind. Okay, also deine Meinung ist auf jeden Fall, mit Schulz wird die SPD wahrscheinlich die 30% knacken und eine Regierungsbildung. Nein, 20. Ich meine Meinung, Schulz ist immer noch die beste Variante für die Obwohl er SPD. keine Erfahrung in dem Bereich hat. Ja, immer noch die beste. Ich glaube, die werden vielleicht ein paar Prozente gewinnen, aber wenn sie tatsächlich, keine Ahnung, bei 25 oder bis 30 oder ungefähr bei 25 einrasten und die CDU dann 30 oder knapp über 30 holt, dass sich in Deutschland nichts verändern wird und es wird dieselbe Politik gemacht werden und auch Schulz will sich dann Merkel anpassen, weil er einfach eh nur ihre rechte Hand ist. Und wie findet ihr die ersten Schritte von Schulz als Kanzlerkandidat? Wird er die SPD tatsächlich in eine bessere Richtung führen oder wird er dasselbe tun, was Merkel sagt in einer großen Koalition? Schreibt es unten rein. Ciao! Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.